Sun, durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du, im digitalen Rendezvous. La, la, la. kleine Maus, ich schalte jetzt den Kopf.